Michael Kappeler, Leiter der dpa-Fotoredaktion, sagte dem Mediendienst Integration, Symbolbilder besäßen die Funktion, abstrakte Themen visuell greifbar zu machen, und die Kunden wünschten sich, dass die Bilder illustrativ so reduziert sind, dass man das Thema erkennen kann, ohne den Text zu lesen. Wir wollen solche Erzählungen, die durch Symbolbilder aufgerufen werden, anhand von drei Beispielen demonstrieren. Abbildungen von Muslimen, von Juden und von Rechtsextremismus. Beim Thema Migration gibt es mittlerweile einen unangefochtenen Bilddatenbank Evergreen, Hinterkopf mit religiöser Kopfbedeckung. Wenn es in der Kategorie beste Protagonistin in einem Symbolbild einmal einen Preis geben sollte, dann müsste er dieser gesichtslosen Frau mit Kopftuch vor dem Brandenburger Tor überreicht werden. Wenn es in Artikeln um Integration, Migration und Zuwanderung im Allgemeinen geht, werden mit dem Bild der Kopftuchträgerin nur Bürger mit muslimischem Hintergrund evoziert, also primär aus dem arabischen Sprachraum und der Türkei. Tatsächlich sind die Hauptherkunftsländer der Zuwanderer nach Deutschland neben der Türkei und Syrien jedoch Polen, Italien und Griechenland. Die Assoziation, die visuell geweckt wird, lautet jedoch, Ausländer sind immer auch zugleich Muslime und, andersherum, Muslime sind auch automatisch Ausländer. Dieses Narrativ ist nicht neu und hängt keineswegs mit aktuellen politischen Entwicklungen zusammen. Bereits 2008 kritisierte die Sprach- und Medienwissenschaftlerin Sabine Schiffer in der Zeitschrift Television, der Publikation des Internationalen Zentralinstituts für Jugend- und Bildungsfernsehen, diese eintönige Symbolbildauswahl. Die Einwanderungsdebatte wird nach wie vor gerne mit Bildern kopftuchtragender Frauen garniert. Dies markiert die Trägerinnen als prototypisch fremd. Auch in den Hauptnachrichten auf etlichen Kanälen oder zur Illustration etwa einer statistischen Kurve im Print, die die Entwicklung von Einwandererzahlen zeigt, wird bevorzugt mittels Kopftuch auf die Gruppe der Musliminnen als die prototypisch Fremden verwiesen. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leben in Deutschland etwas mehr als 5 Millionen Muslime, das sind knapp über 6% der Bevölkerung. Die Mehrheit der Bundesbürger schätzt ihre Zahl jedoch drastisch höher ein. Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Ipsos stellt in seiner Studie Perils of Perception von 2019 fest, dass die Befragten davon ausgehen, 21% der Deutschen seien Muslime. Ein Lehrbuchbeispiel für die sogenannte Kultivierungsthese. Dieses kommunikationswissenschaftliche Modell geht davon aus, dass Nachrichtenbilder zu Verzerrungseffekten in der Einschätzung realer Mengen führen. In den 80er Jahren hatte der Kommunikationswissenschaftler George Gerbner Fernsehnutzern Schätzfragen zur Kriminalstatistik vorgelegt und festgestellt, dass es eine Korrelation gab zwischen der Anzahl an Minuten Nachrichten, die ein Befragter anschaute, und der Fehleinschätzung darüber, wie viele Kriminelle und Polizisten es in der Bevölkerung gibt. Sehr vereinfacht gesagt, je mehr Minuten Nachrichten jemand schaute, desto falscher schätzte er die Menge an Kriminellen in seinem Umfeld ein. Bilder prägen die Einschätzung, die wir uns über Sachverhalte machen, und wenn wir immer wieder mit demselben Bild konfrontiert werden, halten wir es für die Norm. Frauen mit Kopftüchern werden aber nicht nur zur Bebilderung von Zuwanderung und Integrationsdebatten im Allgemeinen genutzt, sondern sind auch Testimonials, wenn es darum geht, über den Islam und die hier lebenden Muslime zu schreiben. Dass 70% der in Deutschland lebenden muslimischen Frauen kein Kopftuch trägt, verschwindet hinter dem Bild. Und wohin führt eine solche Einseitigkeit? Nach einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung empfindet die Hälfte der Bundesbürger den Islam als bedrohlich. Gerade auch durch eine gewisse bildliche Überpräsenz ist ein Narrativ entstanden, nachdem die kulturelle Homogenität Deutschlands von Kopftuchträgerinnen herausgefordert wird. Die einstige Geschlechterrepräsentation bei religiösen Minderheiten gestaltet sich übrigens genau andersherum, wenn es in den Nachrichten um das Judentum oder Antisemitismus geht. Auch hier prangt das Arrangement eines gesichtslosen Menschen, des Hinterkopfes mit religiöser Kopfbedeckung in den Artikeln, Nur ist es archetypischerweise der Mann mit der Kippa.